In verschiedenen Bereichen der Volkswirtschaft der DVJK werden im 200-Tage-Kampf der Treue für die Schlagung der Bresche bei der Erfüllung der 5-Jahres-Strategie für staatliche Wirtschaftsentwicklung große Erfolge erzielt. Mehrere Vereinigte Kohlenbergwerke einschließlich des Vereinigten Kohlenbergwerkes im Gebiet Tokchon erreichten das Kampfziel der ersten 10 Tage. Das Vereinigte Eisenhüttenwerk Kimtsek steigerte die Produktion von Roheisen im Vergleich zur gleichen Zeit des Vorjahres zweifach. Die Forstwirtschaftsbetriebe des Vereinigten Forstwirtschaftswerkes Nummer 121 transportierten jüngst in einem Monat auf den Flüssen Amnokgang, Changjingang und Busongang im Vergleich zur gleichen Zeit des Vorjahres 1,2-fach mehr Klötze.